Das Zeitalter der Weisheit. Ich bin überzeugt, dass dieses Jahrtausend das Zeitalter der Weisheit werden wird. Entweder durch die Kraft der Umstände, die die Leute bescheiden macht, oder durch die Kraft des Gewissens, vielleicht auch durch beides. Denken Sie noch einmal an die fünf Zeitalter der Zivilisation. Die Technologie des Zeitalters der Jäger und Sammler wurde durch Pfeil und Bogen symbolisiert. Die des Zeitalters der Landwirtschaft durch bäuerliche Gerätschaften. Weitere Symbole waren eine Fabrik, Industriezeitalter, der Mensch, Zeitalter der Informationen und der Wissensarbeit und der Kompass, Zeitalter der Weisheit. Der Kompass steht dafür, dass wir unsere Richtung und unseren Zweck selbst wählen und uns dafür entscheiden können, den Naturgesetzen oder Prinzipien magnetischer Norden zu gehorchen, die sich nie ändern und universell, zeitlos und offensichtlich sind. Wie bereits erwähnt, ist es so, dass bei jeder Verschiebung der Infrastruktur letztlich über 90% der Leute ihre Arbeit verlieren. Ich bin der Ansicht, dass das auch jetzt, beim Übergang vom Industriezeitalter zum Zeitalter der Informationen und der Wissensarbeit, wieder geschieht. Die Leute verlieren entweder ihre Jobs oder werden durch die Anforderungen ihrer neuen Jobs allmählich transformiert. Ich persönlich glaube, dass derzeit über 20% der gegenwärtigen Arbeitskräfte veralten und dass schon in den nächsten Jahren weitere 20% veralten werden, wenn sie sich nicht auf die neuen Anforderungen umstellen und sich neu erfinden. Dieses Zeitalter der Informationen wandelt sich so schnell ins Zeitalter der Wissensarbeit, dass wir nur mit den Veränderungen Schritt halten können, wenn wir ständig in unsere Weiterbildung und unser Training investieren. Ein großer Teil wird eine sehr kalte Dusche erfahren. Jene Menschen aber, die erkennen, was passiert und diszipliniert sind, werden ihre Weiterbildung systematisch fortsetzen, bis sie sich die neuen Denkweisen und Fähigkeiten angeeignet haben, die nötig sind, um die Gegebenheiten des neuen Zeitalters zu antizipieren und sich ihnen anzupassen. Wir können darauf hoffen, dass dann allmählich das Zeitalter der Weisheit heraufzieht, wo die Informationen und das Wissen von einem Zweck und Prinzipien durchdrungen sind.